wirklich in dieser Einheit sehen, in dieser Einheit mit dem Himmel, in dieser Einheit mit dem himmlischen Thronsaal, in dieser Einheit mit den 24 Ältesten, in dieser Einheit mit den vier lebendigen Wesen, in dieser Einheit mit den Engeln und den Myriaden von Zeugen vor dem Thron Gottes, die alle zusammen wirklich singen: Heilig, heilig, heilig bist du. Und vor dem Thron das gläserne Meer, und vor dem Thron Blitze und Donner, und vor dem Thron die sieben Geister Gottes. Lass uns wirklich einstimmen in ihrem Chorus, wo wir wirklich das singen: Heilig bist du, heilig bist du. Lass uns das nochmal singen zusammen. Völlig lösen und wirklich völlig eintreten in diesen Thronsaal Gottes, völlig eintreten in diesen himmlischen Raum der Anbetung, wo alle gemeinsam diesen einen Ruf, diesen einen Herzensruf haben: Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig bist du, der war und der ist und der kommen wird. Heilig bist du, Vater Gott, und heilig bist du, das Lamm Gottes zu seiner Rechten. Weiter. Jesaja sagt in Jesaja 6: Im Todesjahr des Königs Ussia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seines Gewandes füllt den Tempel, füllt den Raum, füllt dein Herz, füllt dein Leben. Und Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße, und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund. Er berührt heute Abend deinen Mund und spricht: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Halleluja. Er berührt dich heute Abend. Er berührt heute Abend deine Lippen. Nicht mit einer glühenden Kohle, sondern mit dem Blut Jesu Christi. Und er sagt zu dir, du bist rein und du bist heilig gemacht. Nicht aus deiner eigenen Kraft, nicht aus deiner eigenen Fähigkeit, sondern aus meiner Kraft und aus meiner Fähigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann sagt er weiter zu Jesaja, in Jesaja 6. Da sprach ich, und ich hörte die Stimme des Herrn so. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Oi. Wow. Wer spürt diesen Ruf in seinem Innersten heute? Oh. Wer macht sich eins und sagt, hier bin ich, Herr, sende mich. Wow. Wow. Und er sende dich. Und er sende dich nicht in deiner eigenen Kraft. Und er sende dich nicht in deiner eigenen Fähigkeit, sondern er sende dich im Feuer Gottes. Oh, er sende dich im Feuer Gottes. Oh, er sende dich im Feuer Gottes. Oh, er sende dich im Feuer Gottes. Oh, im Feuer, im Feuer. Oh, im Feuer Gottes. Oh, er sende dich im Feuer Gottes. Jesus. Halleluja. Strecke einfach aus nach ihm. Halleluja. Oh, heilig bist du auch über Livestream. Streck dich aus. Oh, Shia Karamando Lobo Sia la la la la. Oh, Sikara la Manda la la la Shia la la la. Oh, heilig. Das ist ein heiliger Moment in seiner Gegenwart. Oh, oh, das Feuer Gottes fällt. Halleluja, Halleluja. Oh, und da ist ein Ruf. Weil es ist der Ruf von Jesus. Aber zugleich ist es auch der Ruf der Seelen. Es ist der Ruf der Menschen um dich herum. Es ist der Ruf der Kranken. Es ist der Ruf der Verlorenen. Es ist der Ruf der gebundenen Seelen. Es ist der Ruf, der sagt, wer wird uns verkündigen? Wer wird uns dienen in der Kraft Gottes? Wer wird uns heilen? Wer wird uns befreien? Das ist dieser Ruf der Seelen. Halleluja. Und das ist der Ruf von Jesus gleichzeitig. Halleluja. Und ich spüre, wie dieses Feuer kommt. Halleluja. Feuer Gottes für die Menschen um uns herum. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Geist. Danke, dass dein Geist fällt hier in diesem Raum, auch über Livestream. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für diesen Ruf. Danke, Herr, für diese Sendung, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, lass es uns singen mit dem ganzen Himmel. Heilig, heilig, heilig. Diesen Ruf der Dringlichkeit auch. Und ich glaube, dass einige hier sind und entweder weißt du es schon oder aber du wirst in den nächsten Tagen in Situationen kommen, wo du einfach Menschen um dich herum siehst. Vielleicht siehst du sie auch jetzt schon. Aber es sind Menschen, die nicht mehr viel Zeit haben. Es sind Menschen, die nicht mehr viel Zeit haben, sich für Jesus zu entscheiden. Und der Heilige Geist macht dir das heute Abend bewusst und er legt es ganz tief in dein Herz hinein. Also Menschen um dich herum, du weißt nicht, wie lange sie noch leben. Du weißt, wenn du es realistisch siehst, vielleicht, dass sie nicht mehr lang zu leben haben. Und deswegen ist da diese Dringlichkeit. Und der Heilige Geist legt diese Dringlichkeit in dein Herz heute Abend. Oh, und er zeigt dir diese Menschen. Entweder zeigt er sie heute Abend schon in deinem Umfeld, wo du weißt, ja, ich glaube, da ist eine Dringlichkeit. Ja, ich glaube, sie sollten jetzt von Jesus hören. Ja, ich glaube, es ist dringend, dass ich ihnen von Jesus erzähle, dass ich ihnen noch einmal wirklich das Evangelium weitersage. Vielleicht auch, wo du es schon mal gesagt hast, aber dass du ihnen noch einmal wirklich mit Eindrücklichkeit es gibst, sodass sie wirklich die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. Oder aber es ist so, dass in den nächsten Tagen du Menschen begegnest, wo du plötzlich spürst, oh, es ist dringlich. Und du kannst es dir nicht leisten, passiv zu sein. Du kannst es dir nicht leisten, aber zu sagen, oh ja, Gott wird schon machen, ja, Gott wird schon wissen. Vielleicht gibt es ja doch noch viel länger Zeit. Weißt du, manchmal wunderst du dich, wie schnell es geht und plötzlich merkst du, oh, die Gelegenheit ist vorüber. Und Gott möchte nicht, bleibt einfach auf dem drauf, wo er seid. Und die Gelegenheit, die da ist, weißt du, muss einfach ergriffen werden im Geist. Und da ist diese Dringlichkeit. Und der Heilige Geist inspiriert dich heute Abend wirklich für diese Dringlichkeit. Komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Lege uns wirklich dein Herz auf unser Herz her. Lege uns wirklich deine Sicht auf unser Herz her. Oh, dass wir mit offenen Augen sehen, Herr, was Sache ist im Geist, Herr. Oh, dass wir nicht zu spät kommen, Herr, sondern dass wir rechtzeitig da sind, zur Stelle sind, Herr. Und dein Wort verkünden und deine Wahrheit weitergeben und deine Kraft weitergeben. Vielleicht sind es auch Menschen, die vielleicht sterben würden, wenn du nicht für sie beten würdest, weil sie krank sind. Und da ist eine Dringlichkeit. Und da ist eine Dringlichkeit, die der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Und er sagt, hey, wer wird für uns gehen? Wen soll ich senden? Halleluja. Und du sagst, hier bin ich, Herr, sende mich. Und in dem Moment kommt auch die Kraftbefähigung für diese Menschen zu beten, kommt die Kraftbefähigung, da wirklich auch diese Sicht zu haben, kommt die Kraftbefähigung, wirklich zu wissen, jawohl, das ist für diese Person, jawohl. Halleluja. Und entweder du weißt es heute Abend schon oder du wirst es in den nächsten Tagen wissen. Aber ich glaube, Gott wird dich benutzen in den nächsten Tagen und wenigen Wochen. Halleluja. Halleluja, in Jesu Namen. In Jesu Namen, da ist Feuer. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Oh, wir lieben dich, Herr. Erfüllt. Halleluja. Oh, die Dichte der Gegenwart Gottes. Die Dichte seiner Herrlichkeit. Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist. Yeah. ich sehe die ganze Zeit einfach wie ein Aufruf Gottes, wirklich bewusst im Geist in unsere Nachbarschaft zu gehen und wirklich den Rauch der Herrlichkeit, den Rauch, der im Tempel ist, wirklich in unsere Nachbarschaft, in jedes einzelne Haus, in jede einzelne Wohnung wirklich hineinzusprechen. Die Liebe Gottes, Errettung, Erlösung, Befreiung, Halleluja, die Herrlichkeit Gottes wirklich ganz bewusst einfach in jedes einzelne Herz hineinzusprechen. In die Herr, wir machen das jetzt, heute Abend, Herr, in unserer Nachbarschaft. Ja, wir sprechen deine Herrlichkeit, Errettung, Erlösung, Befreiung in jede Familie, in jede Wohnung, in unserem Umfeld, in jedes Haus, in Jesu Namen, Vater. Und wir fordern wirklich unser ganzes Umfeld, Herr, für dich. Wir danken dir für eine besondere Chance, die jeder Einzelne bekommt. Wir danken dir für Chancen, für uns Möglichkeiten, Zeugnis zu geben in Jesu Namen. Wir sagen, und keiner in unserem Umfeld wird unerrettet sterben in Jesu Namen, sondern sie alle werden das Licht des Lebens erkennen und sie werden dich erkennen. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns so reich gemacht hast, Herr, dass wir so überbordend voll sind und dass wir das abgeben können, Herr. Halleluja. Danke, dass du keinen Mangel hast an Herrlichkeit, an Kraft, an Erlösung, sondern dass da unendliche Ressourcen sind, unendliche Speicher voll. Halleluja. Und dass unser ganzes Umfeld erfüllt wird. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn noch jemand einen Eindruck hatte vom Heiligen Geist, ein Wort hatte vom Heiligen Geist, dann komm einfach ans Mikrofon, nimm mir ein zweites Mikrofon und dann gib es einfach weiter. Halleluja. Ich habe schon seit längerer Zeit einfach den Eindruck gehabt, wo wir auch schon drüber waren, dass von dem Kreuz ein Strom des Blutes von Jesus das ganze alles überflutet, den ganzen Parkplatz, um das ganze Gebäude rum. Und habe ich gefragt, Jesus, was bedeutet das? Und da sagt er, wer da drüber kommt, wer da drüber geht, der wird geheilt in Jesu Namen. Und es war durch die ganze Ebene, um das ganze Haus rum, war das Blut Jesu. Und dann hatte ich noch den Eindruck, dass eine riesengroße Flamme des Heiligen Geistes über diesem Gebäude ist. Und es geht rauf zum Himmel. Und es war wirklich richtige Herrlichkeit. Amen. Danke. Ich habe gerade gespürt, als sie gesagt hat, dass das Blut Jesu heilt. Ich glaube, dass heute Abend jemand an beiden Knien geheilt wird. Jemand hat ein Problem mit beiden Knien. Wer ist das? Der Heilige Geist kommt auf dich. Beide Knie brauchen Heilung bei dir. Ja, Halleluja. Bleib einfach gerade jetzt sitzen. Ich habe einfach gespürt, dass wirklich dieser Strom des Blutes Jesu einfach über deine Knie geht, gerade jetzt. Und in dem Namen Jesus spreche ich jetzt deine heilende, wunderwirkende Kraft frei in diesen beiden Knien. Jetzt, Herr, durch die Wunden von Jesus, Halleluja, jetzt Heilung hinein in diese beiden Knie. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Wow, wow. Halleluja, Halleluja. Hat noch jemand ein Wort gehabt? Dann gib es einfach weiter, ja? Was hattest du? Ich habe auch so Goldglitzer gesehen, vom Himmel runterfallen. Und dann auch nochmal die Aufforderung aus Jesaja 6, was du gesagt hast. Wer wird für mich gehen? Senden und es mir dann antwortet, sende mich. Ich habe ein Mensch ärgere dich nicht Spiel gesehen, so dieses Brett mit den bunten Kegeln. Und dann habe ich mich erinnert, wie wir das mit der Familie immer gespielt haben. Und da warst du jetzt nicht Jutta oder irgendjemand anders, sondern du warst gelb. Es war dann gelb oder blau oder rot oder grün, solange man das Spiel gespielt hat. Und gleichzeitig ist mir dann eingefallen, dass in meiner Kindheit, wenn man da über Leute im Ort geredet hat, da war dann immer so ein Beiname dabei, so der Maurerheiner oder der Schmiedgustel. Oder die Bodelina, das war die Postlerin. Ja, und dann habe ich gedacht, Herr, was willst du jetzt sagen? Und dann sagt er zu mir, ich hoffe, dass du weißt, wer du bist und dass du deine Identität in mir hast und dir nicht irgendein Stempel von dieser Welt aufdrücken lässt, der irgendwelche Auswirkungen auf dein Leben hat. Und genau, und wir haben jetzt vorher gesungen, heilig, heilig bist du im Thronsaal Gott angebetet. Und ich habe aber auch gesehen, wie Gott das gleichzeitig uns zusingt, heilig bist du, weil er hat uns ausgesondert für sich. Und deshalb singt er uns das zu und wir lassen uns keinen Stempel von dieser Welt aufdrücken, egal woher er kommt. Ich hatte bei dem Heilig, Heilig, sah ich Jesus reinkommen auf uns zu und ich sah, wie wir Augenkontakt mit ihm hatten und ich sah, wie er uns einen Mantel neu aufgelegt hat und wir jeden heute Abend eine neue Salbung, eine neue Positionierung geben möchte mit seinem Augenkontakt und dem Herzenskontakt und das wird eine Verschmelzung sein, wie es noch nie gab und wir werden in dieser neuen Dimension unter seinem Mantel neu vorangehen. Hat jemand noch ein prophetisches Wort gehabt, einen prophetischen Eindruck gehabt? Ja. Ich sehe die ganze Zeit vor mir hier in der Mitte so einen Berührungspunkt. Da ist die Erde und von oben kommen Ströme. Das ist wie wenn der Himmel die Erde küsst. Und es ist wie so ein Pool auch zum Reinstehen. Und wenn du heute Abend Heilung brauchst, oh, dann tritt da hinein, das ist in der Mitte, in der Mitte. Oh, tritt hinein, oh, ein bisschen weiter da. Ja. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, oh, Ströme, Ströme der Heilung. Der Himmel küsst die Erde. Unmögliches wird möglich in Jesu Namen. Glaube, glaube nur, glaube nur, glaube nur, glaube nur, glaube nur, glaube nur. Dein Glaube, dein Glaube, dein Glaube, nur dein Glaube. Du musst es selber nicht vollbringen. Glaube nur, glaube nur. Tauch ein, der Himmel küsst die Erde. Der Himmel küsst die Erde, egal was du hast, egal was du hast, egal was du hast, egal, egal, alles ist möglich. Oh, alles ist möglich. Oh, alles ist möglich. Oh, alles ist möglich. Glory, Glory, Glory, auch über Livestream setzen wir den Überfluss an Heilung frei heute Abend. Geben wir mal Jesus die Ehre, Halleluja. Preist den Herrn, Halleluja. Halleluja. Hast du die Kette? Weißt du, wo Gott ist, da ist einfach Freude. Weißt du, es ist Freiheit. Seine Freiheit. Weißt du, wir wollen fliegen. Da ist so ein Bild vom Adler. Und wir wollen fliegen. Weißt du, fliegen. fliegen. Wir wollen fliegen, um all das zu tun, um unsere Nachbarn zu erretten, um rauszugehen in die Welt. Dazu müssen wir fliegen. Fliegen im Geist. Weißt du, nicht mehr fest verwurzelt sein auf der Erde und überlegen und denken, sondern wir müssen abheben. Abheben und fliegen. Fliegen im Geist. Fliegen. Freiheit. Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Oh. Weißt du, ich hatte heute Morgen so eine Sehnsucht im Herzen, nicht mehr diese alten Wege zu gehen. Ah, nicht mehr das Altbekannte zu nehmen, sondern neue Wege zu betreten, neue Wege im Geist. Weißt du, neue Wege im Geist. Oh, im Geist. Oh, im Geist. Geist, der Geist Gottes. Weißt du, das ist alles, was du brauchst. Oh, du brauchst keine menschliche Weisheit. Du brauchst den Geist Gottes. Du brauchst seine Weisheit, seine Fähigkeit. Und er hat dir alles gegeben, was du brauchst. Glaube nur. Glaube nur. Glaube nur. Und ergreif es im Glauben. Weißt du, das ist alles, was wir tun müssen. Alles. Weißt du, einfach ergreifen, so einfach. Nichts kompliziert, denke mehr. Nichts, denke komplizierte mehr. Sondern ergreifen. Ergreifen im Glauben. Oh, so einfach hat es dir dein Herr gemacht. Und fliegen, weißt du, fliegen, fliegen, fliegen. Nicht auf der Erde verhaftet bleiben, sondern fliegen. Nicht im zweiten Himmel, sondern ganz oben, dort, wo der Thron Gottes ist. Da ist Freiheit. Da verlassen wir diese menschlichen Begrenzungen. Da verlassen wir alles, was uns sagen will. Das ist möglich und das ist unmöglich. Weißt du, wir verlassen dieses menschliche Dasein und wir fürchten uns nicht, aus dem Geist herauszuleben. Und weißt du, warum nicht? Weil wir nicht irgendeinen esoterischen Geist haben, sondern wir haben den Geist Gottes. Wir haben sein Wort, sein Wort. Unser Fundament ist auf ihm gebaut. Jesus ist das Wort. Er ist unser Fundament. Und da stehen wir fest und sicher. Und ich habe mich heute so diebisch gefreut. Ich war heute beim Bäcker. Und dann hat mir der Bäcker was erzählt, dass sich die Leute aufregen, dass die Brötchen so teuer sind. Ich habe mir das alles angehört, habe mitgefühlt und dann war er so richtig erfreut. Und bevor ich ging, dachte ich, so kann ich nicht einfach gehen, sondern habe ich gesagt, vergessen Sie nie, Gott ist mit Ihnen, er liebt Sie. Und wenn jemand Sie verletzt, dann gehen Sie zu Jesus und bitten Sie, dass er Ihnen einfach diese Verletzung aus dem Herzen nimmt. Und weißt du was? Bei Gott war noch alles gut. Aber der Name Jesus scheidet die Geister und es war ein Moslem. Aber weißt du, wir dürfen keine Rücksicht mehr nehmen, weil Jesus ist der Name über allen Namen. Und es ist einfach so, wir können unseren Mund nicht mehr halten. Wir können unseren Mund nicht mehr halten. Und weißt du warum? Weil wir es einfach nicht mehr wollen, zum einen und zum anderen. Weil der Geist Gottes so stark in uns ist, dass er uns einfach so drängt, dass es raus muss. Sonst verreißt es uns. Weißt du, es muss raus. Die Wahrheit muss raus. Raus, raus, raus, raus. Ah, weißt du, wir fürchten uns nicht mehr. Wir haben keine Angst mehr, weil wir haben die beste Nachricht, die es ever gab. die beste Nachricht der ganzen Welt. Jesus Christus, der Erlöser. Und diese Nachricht muss raus. Wir holen die Ernte ein. Jetzt ist keine Zeit mehr, den Mund zu halten. Das haltest du auch nicht mehr aus, weil es dich sonst verreißt. Ja, weißt du, wir sind feurig, wir sind voller Leben. Wir haben das Leben Jesu uns und uns. Wir haben diese Auferstehungskraft in uns. Und diese Auferstehungskraft, die geht hinaus in unsere Nachbarschaft, die geht hinaus in unsere Familien, die geht hinaus in die Welt. Wir schweigen nicht mehr. Weißt du, ich zündle heute. Ich zündle heute. Ich zündle heute. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es zu zündeln. Und du wirst heute noch mehr angezündet wie bisher. Komm, streck dich mal aus. Streck dich mal aus. Streck dich mal aus, damit du noch mehr angezündet werden kannst. Weißt du, das macht der Heilige Geist. Das macht kein Mensch, sondern der Heilige Geist. Streck dich aus. Streck dich aus und er kommt und er kommt und er kommt und er zündet dieses Feuer, er facht es an mit seinem Atem, noch mehr wie jemals zuvor, er bläst in dir, er bläst in dir, er bläst in dir, er bläst in dir. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Jede Lauheit geht in Jesu Namen. Feuer, du bist dazu geboren, zu leben und Auferstehungskraft zu bringen. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Ah, danke, Herr, du bist einfach so gut. Yes, yes, yes. Amen. Ja, weißt du, Gott zündet an, weißt du, ich mach's wie die Astrid, ich zündel auch gern. Ja, Gott macht uns Feuer unterm Hintern. Es ist so, weißt du, die Lauheit kann sich nicht mehr länger halten. Also weder bei uns kann sich Lauheit noch lang halten, noch kann sich Lauheit weiter halten in der Welt. Weißt du, in der Welt, du schaust dir an, die Situation, weißt du, es spitzt sich zu. Es ist so. Der Teufel bleibt auch nicht untätig, er weiß, ja, was sein Ende ist, ja. Also versucht er einfach alles, ja. Aber es spitzt sich zu, weißt du, und Lauheit kann sich nicht mehr halten. Weißt du, auch draußen in der Welt, die Leute müssen sich entscheiden. Die Leute müssen sich entscheiden, ja. Und weißt du, wir zündeln, wir legen Feuer, ja. Wir leuchten, ja. Weißt du, wir leuchten, dass die Leute das Licht erkennen, ja. Dass die Leute durch dich und durch mich, weißt du, dass sie Gott erkennen. Dass sie Gott erkennen, ja. Weißt du, durch wen sollen sie sonst erkennen, wenn nicht durch die Manuela oder durch Marcel, ja. Ja, ja. Dazu sind wir hier auf dieser Erde, weißt du, um Gott zu vertreten, weißt du, Jesus hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, ein für alle Mal, ja, und wir sind hier an seiner Stadt. Wir sind hier an seiner Stadt, ja. Weißt du, übrigens, ich liebe das total hier drin. Du spürst richtig, wie die Herrlichkeit richtig noch dichter ist, ja, wie sie noch dichter ist, ja. Weißt du, total genial, weißt du, Gott komprimiert, weißt du, er komprimiert, weißt du, wie auch Diamanten entstehen, weißt du, Diamanten entstehen unter Druck, ja, sie entstehen unter Druck und so bringt er uns vielleicht manchmal unter Druck, ja, weißt du, aber es kann nur was Wunderbares dabei rauskommen. Es kann nur was Wunderbares dabei rauskommen, ja. Also du bist wirklich dieser Rohdiamant, Ja, dieser Rohdiamant, ich sehe hier lauter Rohdiamanten. Ja, weißt du, lauter Rohdiamanten. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Weißt du, da funkelt's richtig. Ja. Ja. Und dann wird dieser Diamant geschliffen. Dann wird er geschliffen. Ja. Dann wird all das, was vielleicht noch irgendwo ein Staubkorn dran sitzt, ja, oder noch, weißt du, wo noch nicht die klaren Kanten da sind, weißt du, das wird geschliffen, damit dieser Diamant wirklich perfekt wirklich das Licht bricht, ja. Das Besondere an einem Diamanten ist ja auch, dass er wirklich so eine Dichte hat, wo wirklich das Licht wirklich gebündelt wird, ja. Weißt du, bei einer Glasherstellung, je billiger das Glas, umso mehr streut das Licht. Aber je hochwertiger das Glas ist, umso gebündelter geht das Licht durch. Weißt du, es bricht sich nicht. Und ich glaube, dass es das ist, was Gott einfach auch durch uns machen möchte. Ja? Weißt du, Gott füllt uns, wir sind Gefäße, weißt du, und er gibt. Und ich meine, Gott, er schiebt immer nach, ja? Er schiebt immer nach. Weißt du, das Licht leuchtet, ja. Und er möchte wirklich, dass das Licht durch jeden Einzelnen von uns ungebrochen und gerichtet wirklich durchgeht in diese Welt. Dann ist es effektiv. Das weiß jeder, der schon mal mit einer Lupe ein Feuer angezündet hat. Ja, das ist sehr effektiv. Es ist sehr effektiv. Weißt du, dann kann Gott durch dich zündeln. Ja, dann kann Gott durch dich zündeln. Ja, dann kann er wirklich Feuer entfachen durch dich. Ja, ja. Weißt du, und das Beste ist ja dabei, wir müssen in dem Moment noch gar nicht mal unbedingt viel dafür tun. Weil wenn Gott dich einfach so bearbeitet hat, ja, dass diese Kanten geschliffen sind, ja, dieser Diamant wirklich perfekt ausschaut, also, und dann kommt das Licht, geht hindurch und geht hinaus in diese Welt, ja, also geht hinaus in diese Welt und das Licht leuchtet, weißt du, Gott er leuchtet dermaßen, ja, weißt du, das, was in der Welt einfach gerade an Dunkelheit herrscht, weißt du, was soll sich das halten? Ja? Wenn Gott mit seinem Licht leuchtet, ja? Weißt du, wenn Gott mit seinem Licht leuchtet, dann bläst alle Finsternis weg. Dann bläst alle Finsternis weg. Ja? Weißt du, da kann sich in keinem Winkel, in keiner Ecke, nirgendwo kann sich irgendwo Finsternis halten. Ja, weißt du, das geht nicht, wo Licht leuchtet, kann keine Finsternis bleiben, das funktioniert nicht, es funktioniert auch in der Physik nicht, ja, und das sind einfach Gesetzmäßigkeiten, die Gott gegeben hat, ja, und gesagt hat, wo das Licht leuchtet, kann sich keine Finsternis halten, ja, und wir sind hier, um dieses Licht zu sein. Wir sind hier, um dieses Licht zu sein. Ja, weißt du, du musst auch nicht zurückhalten, musst dir nicht länger überlegen, will jetzt Gott, dass ich leuchte? Oder will jetzt Gott, dass ich das Evangelium weitergebe? Oder will jetzt Gott, dass ich für den oder für die bete? Weißt du, mach dir darüber keine Gedanken, ja, sondern geh einfach, tu einfach, lass dein Licht leuchten, weißt du, lass dein Licht leuchten und zündel hier ein bisschen und zündel da ein bisschen, ja, weißt du, Wir sind auch gesetzt, um wirklich mal irgendwo reinzupieksen. Ja, wir sind gesetzt, um mal irgendwo reinzupieksen. Weißt du, wo es vielleicht unangenehm ist für deine Seele, aber Gott dir einfach sagt, geh da rein, sprich diese Worte. Dann tun wir das. Lassen wir unser Licht leuchten in Situationen hinein. Weißt du, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, in deiner Familie, egal wo du gehst. Weißt du, du gibst es einfach ungefiltert weiter. Weißt du, Gott arbeitet an mir da auch noch, aber ich will, dass es wirklich ungefiltert weitergeht. Dass, ohne dass ich mir irgendwas überlegen muss, dass es einfach rausfließt. Dass ich einfach, egal wo ich hinkomme, dass einfach ich den Mund aufmache und die Worte Gottes kommen hervor. Ja? Dass wirklich das ungehindert, ungefiltert, dass Gott einfach durchfließen kann. Ja? So bearbeitet er uns, ja, und das will er, und so bringt er jeden einzelnen von uns hervor, ja, wirklich in dieser Reinheit, in dieser Klarheit, ja, und mit seiner Kraft, die wirklich durch uns fließt. Amen, Amen. Halleluja. Ja, geht einfach, geht hinaus in die Welt. Die Leute warten auf euch, die Leute warten, überall warten sie, beim Bäcker, beim Edeka, an der Bushaltestelle, Zug. Oh, überall warten sie, geht, das Feuer ist in euch, das Feuer ist auf euch, es ist in eurer Hand, in eurem Mund. Ihr müsst nur sprechen, ihr müsst gehen und den Leuten die Hände auflegen und das Feuer wird fließen in die Menschen, in die Welt. Ah. Oh. Geht einfach, die Welt wartet auf euch. Wenn nicht wir, wer sonst? Wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist die Zeit, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächstes Jahr, heute. Die Menschen sterben ohne euch. Die Menschen sterben ohne euch, ohne Jesus. Die Menschen sterben. Die Menschen sterben ohne euch. Es ist eine Dringlichkeit, heute. Nicht morgen, heute. Geht hinaus. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Wir sind da, wo wir sind, und wir müssen da gehen, wo wir sind. Wir müssen da sprechen, wo wir stehen. Wir müssen da gehen, wo wir gehen. Wir müssen da Jesus verkünden, wo wir sind. Jeder ist gefragt, jeder, egal wie jung, wie alt, wie groß, wie klein, jeder. Wir sind die Armee. Nehmt euren Platz ein. Jeder von euch ist so wichtig. Geht zu den Menschen. Geht zu ihnen. Amen. Neue Dimensionen. Weißt du? Neue Dimensionen. Es hat wieder angefangen. Es hat angefangen. Spätestens heute Morgen. Ich bin heute Morgen aufgewacht, 7:45. Kurz vorm Wecker. Ich habe die Augen aufgemacht. Ich habe nichts gedacht. Ich lag noch im Bett. Ich habe die Augen aufgemacht und habe gehört, betet und ihr werdet erhalten. In Fülle, im Übermaß. Ich habe gedacht, wow, so will ich jeden Morgen aufwachen. Mit diesem Wort von Gott will ich jeden Morgen aufwachen. Ich will keine alten, abgestandenen Sachen mehr. Ich will das, was er heute für mich hat. Und ich glaube hundertprozentig, dass wir in neue Dimensionen schon gegangen sind und auch immer noch weitergehen. In Markus 11, glaube ich, steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Oder wenn ihr betet, werdet ihr bekommen, was ihr glaubt, was ihr erhaltet. Ihr werdet es erhalten. Wenn wir beten, werden wir es erhalten. Nicht mehr schüchtern zurückhalten. Wir beten und wir glauben. Astrid hat von Glauben gesprochen. Was ich habe den ganzen Tag heute in mir, Glauben. Wir haben das Maß des Glaubens bekommen, steht in Römer 12. Wir haben das Maß des Glaubens. Aber dieses Umsetzen, dieses Gehen, dieses Glauben, das ist etwas, was wir tun müssen. Und das ist etwas, was Gott mehr will, viel mehr will. Ich stand neulich, Ende Juli war das. Ich stand morgens in der Küche und habe einen Granatapfel gepult für mein Müsli. Also wer immer Granatapfel gepult hat, weiß, das ist eine Zeit für Meditation. Weil du pulst und pulst und musst halt aufpassen, dass nicht die ganzen Seitenwände damit reinkommen. Und das dauert. Und wenn ich sowas mache, dann trägt mich Gott manchmal fort in Gedanken. Und auf einmal habe ich gespürt, wie so eine starke Kraft kam. Und dann habe ich so nachgedacht, oder ich habe ja nicht bewusst gedacht, es war so in meinem Kopf, die Christen glauben zu wenig, die glauben zu wenig. Die haben das Maß des Glaubens und setzen es nicht um. Und auch wir haben noch viel mehr Möglichkeiten umzusetzen, viel mehr, als wir schon tun, viel mehr. Und weißt du, Gott will das, Jesus will das. Er will, dass wir in diesem Glauben gehen und wirklich unsere Nachbarschaft ansprechen, unsere Menschen um uns herum ansprechen, rein beten in Situationen, die wir sehen. Er will das. Und das wurde mir so bewusst in dem Moment, dass gerade auch so in großen Heilungsgottesdiensten immer so viele Christen noch drin sind. Aber es geht nicht um das, um Heilung allein. Es geht um dieses Übermaß des Glaubens. Um diese absolute Fülle, in der wir wandeln können, in jedem Bereich unseres Lebens. Jeden Bereich unseres Lebens. Mein Auto hat gerade 2 Tage wieder diese Alarmlampe angehabt. Und da habe ich gesagt, nein, ich akzeptiere das einfach nicht mehr. Es ist genug. Ich akzeptiere es nicht. Heute steige ich rein, die Lampe ist aus. Und die bleibt aus. Aber weißt du, wir müssen in diese Dimension noch mehr reingehen. Wir müssen noch höher steigen. Es ist so wichtig. Ich stand da und habe mir das damals aufgeschrieben, was Gott gesagt hat. Und habe darüber so nachgedacht. Und auf einmal habe ich so diese Kraft gespürt, die so über mich kam. Gott ist einfach genial, weißt du? Gott ist einfach genial. Er wirkt, egal wo du bist, egal was du machst. Er wirkt einfach. Wenn er will, dann wirkt er in der Sekunde. Und ihm ist es so egal, ob du einen Granatapfel pulst oder irgendwas anderes machst. Es ist ihm völlig egal. Hauptsache, du bist bereit hinzuhören. Und Hauptsache, dein Herz ist offen. Und du bist wirklich 24 Stunden am Tag mit einem offenen Herzen vor ihm und verschließt dich nicht und sagt, nee, jetzt ist nicht die Zeit, heute Abend darfst du wieder mit mir sprechen. Wir leben in ihm und er lebt in uns. Wir sind eins. Was soll uns da noch irgendeine Zeit ausmachen, dass wir da vielleicht zu irgendeiner Zeit sagen, nee Gott, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für dich, komm mal nachher nochmal wieder. Dann kommt er nicht. Das habe ich auch mal ausprobiert. Ist aber schon länger her. Auf jeden Fall habe ich dann zu ihm gesagt, weißt du, Vater, ich verstehe das nicht. Was ist mit mir los? Veränderst du mich gerade oder bin ich zu empfindlich, dass mich diese Dinge so stören, dass mir die so hochkommen? Und dann hat er klar mit mir gesprochen. Ich habe es in mir deutlich gehört. Er hat gesagt, ich bin's. Ich bin so empfindlich. Oh. Ich bin so empfindlich. Ich will es nicht mehr hören. Dieses, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Komm noch mal wieder. das passiert ja doch nicht. Ich bete ja schon so lange. Dieses Jammern. Ich bete ja schon so lange und es passiert nichts. Er hat zu mir gesagt, ich will es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr hören. Gott will es nicht mehr hören. Er will von uns das Leben haben, das er uns in uns reingegeben hat. Er will, dass wir es leben. Er will, dass wir es weitergeben. Wir haben es jetzt schon so oft gehört heute. Die Menschen brauchen uns. Sie brauchen das. Er will, dass wir es weitergehen. Er ist empfindlich. Er hat die Nase voll. Und er hat weißt du, Gott ist auch Norddeutscher. Er hat dann noch einen Satz gesagt. Ich will, dass es aufhört mit diesem Pillepalle-Verhalten. Pillepalle, sagen sie im Norden. Aber ich habe es ja jetzt auch schon hier ein paar Mal gesagt. Gott will, dass es aufhört mit diesem Pillepalle-Verhalten. Er will nicht mehr, dass wir so seicht dahin leben. Er will, dass wir brennen. Er will, dass wir Raketen sind. Er will, dass wir loslegen. Jeder da, wo er ihn hingestellt hat. Er will, dass wir eintreten für die Menschen. Er will, dass wir glauben, was immer er uns gegeben hat, glauben. Nicht anzweifeln, nicht konnte es sein. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Er will, dass wir es glauben und umsetzen. Und wir tun das viel mehr. Wir gehen viel weiter. Es sind neue Dimensionen. Wir bleiben nicht mehr stehen, da wo es bis gestern war. Das war schon stark. Aber da ist noch so viel mehr. Es ist noch so viel mehr. Und das nehmen wir ein, dieses Land. Wir nehmen es ein. Jeder Einzelne von uns. Wir gehen da durch und wir gehen da weiter. Und wir lassen uns das nicht stehlen. Im Namen Jesu. Amen. Ich kann gar nicht sagen, wie. Ich muss ein bisschen. Ein bisschen Platz. Ich kann gar nicht sagen, wie ich das vermisst habe hier. Ich finde gar keine Worte. Dieses Setting ist echt der Hammer hier in diesem Kreis. Da ist so eine verdichtete Atmosphäre der Herrlichkeit. Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer. Geht es euch auch so? Die ist schon kennen, als es. Ich habe es nicht gemerkt, dass ich es vermisst habe, aber jetzt, wo es wieder da ist, ich denke, es ist Hammer. Es ist echt Hammer. Ja, du hast es schon gehört, die Lunde brennt. Weißt du, die Lunde brennt, der Countdown läuft. Ja, und wenn du das kennst, dann heißt es T-10, ja, es heißt T-9, es heißt T-8. Und der Flight Director, also der Heilige Geist, fragt, sind alle Stationen auf Go, ja, sind alle Stationen auf Go? Er fragt, wenn so eine Rakete fertig gemacht wird für den Start, ist alles auf Go, ja. Und der Heilige Geist sagt heute Abend, es steht alles auf Go, ja, es steht auf Go, ja. Hier steht nichts auf No-Go in deinem Leben, es steht alles auf Go, ja, es steht auf Go. Sag's mal, du musst es sagen, es steht auf Go. Ja, ja und ich glaube, der Astronaut wird auch gefragt, ja, bist du auf Go, ja, da in deiner Kabine, ja, mit tausenden Tonnen von Raketentreibstoff unter deinem Hintern wirst du gefragt, bist du auf Go, ja, bist du auf Go oder No-Go, ja, und du fängst an zu schwitzen, ja, du fängst an zu hyperventilieren eventuell, ja, du fängst an, die Erkenntnis wächst, die Spielerei, das jetzt wird's ernst, ja. Jetzt wird's ernst, die Trockenübungen sind vorbei, ja, der Simulator, ja, es ist kein Simulator, ja, hier wird nicht mehr simuliert, ja, und Du musst die Entscheidung treffen, bist du auf Go oder bist du auf No-Go? Bist du auf Go, ja? Und Gott, der Heilige Geist, der Flight Director, fragt dich, bist du auf Go? Ja, alle Stationen sind auf Go. Es ist alles kontrolliert, es ist alles abgedeckt, ja? Die Lunde brennt, der Countdown läuft, ja? T-5, es wird immer enger für dich, ja? Und der Heilige Geist fragt dich, bist du immer noch auf Go, ja? Bist du bereit, mit den Spielereien aufzuhören? Bist du bereit, hier ernst zu machen? Oder bist du bereit, da hineinzugehen? Und weißt du, es hilft dir nichts mehr. Es hilft dir nichts mehr, als einfach zu vertrauen, ja? Du musst deinem Flight Director vertrauen, du musst deiner ganzen Crew vertrauen, ja? Die Rakete gewartet haben, die alle Ventile gecheckt haben, ja? Die Lunte angezündet haben, ja? Du musst einfach vertrauen, ja? Bin ich jetzt bereit, ja? Bin ich bereit, mich in die Umlaufbahn schießen zu lassen, ja? Bin ich bereit, das auch wirklich zu wollen? Oder will ich lieber aussteigen, ja? Und Jesus sagt, aussteigen oder go. Es gibt keine Alternative. Es gibt kein ein bisschen go. Es gibt kein weiter Simulatorstunden, ja. Wenn du nur für einen Simulator plädierst, dann bist du nicht gemacht fürs Reich Gottes. Ich sag's dir, wie es ist. Ja. Simulator ist eine Zeit lang gut, das braucht man auch. Ja, aber irgendwann wird's ernst und dann musst du die Entscheidung treffen. Setz dich auf diesen Jesus, setz dich auf diesen Heiligen Geist, glaube ich dieses Wort? Oder was will ich überhaupt, ja? Was will ich überhaupt, ja? Und irgendwann kommst du zu der Entscheidung, dass das Einzige, was dich befeuert, ist das Wort Gottes. Das Einzige, was dich vorantreibt, ist der Heilige Geist. Das Einzige, worauf du setzen kannst, ja? Dass ja nichts mehr übrig bleibt, ist Gott in dir. Es ist ja Gott in dir, weißt du? Es ist Gott in dir. Es ist nicht irgendwas in dir. Es ist Gott in dir, ja? Und du kannst ja drauf setzen, das, ja, aber das, ich weiß, ich gebe es zu, es ist ein scheiß Gefühl, ja, das macht auch nicht unbedingt Spaß am Anfang, vor der Entscheidung, macht überhaupt keinen Spaß, wenn du weißt, da unten die Raketen, die Zünder, die brennen schon, ja, und da hat einer den Finger am Abzug, ja, und will den Knopf drücken, ja. Es macht keinen Spaß. Ich glaube nicht, dass es Spaß macht, ja. Aber wenn der Knopf gedrückt ist, ja, und wenn es unten feuert, ja, wenn die Rakete losgeht, ja, die geht ja so langsam hoch, ne, bis sie Geschwindigkeit erreicht, ne. Es geht so ganz langsam, du denkst, ja, geht sie jetzt hoch oder fällt sie jetzt um, ja. Und es geht dann los, ja. Ja, wie Petrus, wenn er aus dem Boot steigt. Es geht dann los, ja. Und du weißt, jetzt kommt's drauf an, ja. Habe ich auf Sand gebaut oder habe ich auf den Fels gebaut? Ja, jetzt kommt's drauf an. Funktioniert das alles, ja? Ja, und deine Nachbarn beobachten dich auch, ja. Bist du ein Simulator oder bist du Simulatorpilot oder bist du ein echter Pilot, ja? Bist du ein echter Astronaut oder bist du ein Simulator-Astronaut, ja? Und wenn sie merken, du bist ein echter Astronaut, ja, dann wirst du die Leute mitziehen, ja? Die wollen alle in deine Rakete steigen, die wollen das auch, weil die Menschen wollen das echte Leben, ja? Die wollen das echte Leben, ja? Die wollen Feuer unterm Hintern. Es gibt keinen Mensch, der kein Feuer unterm Hintern haben will, weil so macht das Leben Spaß, ja? Das Leben macht keinen Spaß ohne Feuer unterm Hintern, ja? Da kannst du Leben spielen, du kannst irgendwas, ja, aber es ist nicht das Leben. Das Leben ist nur ganz auf Gott zu setzen, ganz auf die Wunder zu setzen, ganz auf die Kraft zu setzen, ganz auf Jesus zu setzen. Das lässt sich leben. Ich weiß nichts anderes. Ich weiß nichts anderes. Und es macht dann Spaß, wenn es sich in den Sitz reindrückt, ja, und die, weiß nicht, die 1, 2, 3 G und die Beschleunigung kommt, das ist das Coolste, ja. Das ist das Coolste. Wenn es sich richtig reindrückt, ja, und du den Boden unter den Füßen verlierst und nach oben steigst, durch die Wolkendecke durchgehst, in den himmlischen Bereich geschossen wirst und in deine Umlaufbahn einbiegst, ja. Oh, ich wollte immer Astronaut werden, ja. Das ist, ja. Und weißt du, da oben erkennst du dann, ja, das ist meine Berufung. Das ist meine Berufung. Im himmlischen Bereich ist meine Berufung. Im Übernatürlichen ist meine Berufung. Nicht im Natürlichen. Weißt du, im Übernatürlichen ist meine Berufung. Ja, ich will Wunder erleben jeden Tag noch und nöcher, gell? Ja, und ja, das übernatürliche Leben. Jesus hatte Spaß, weil jeden Tag war es übernatürlich. Ja. Amen. Bist du schon abgehoben? Das Gute ist, wir sitzen hier in einer Rakete zusammen. Das ist gut. Ja, wir sind alle in einer Rakete. Und dann packen wir noch ganz viel, unser ganzes Umfeld packen wir da noch mit in die Rakete rein. Und fragen einfach unsere ganze Nachbarschaft, willst du nicht auch mitkommen? Und wollte nicht auch schon Astronaut werden? Also die Jungs jedenfalls. Ne? Also ich wollte nie Astronaut werden, aber ich glaube... Eher Prinzessin sowas. Und Balletttänzerin und Seiltänzerin auch. Ja. Wurde nichts draus. Im Geist. Das ist echt wunderbar. Halleluja. Ja, wir haben eine übernatürliche Berufung. Du bist ganz und gar übernatürlich von deinem wahren, echten Wesen heraus. Halleluja. Und es will uns Gott in dieser Zeit wirklich sagen, dass wir wirklich diese natürlichen, dieses Verlassen auf diese natürlichen Wege, dass wir das wirklich hinter uns lassen und wirklich sagen, Herr, ich bin zu mir berufen. Es ist so langweilig, rein im Natürlichen zu leben. Es ist viel zu langweilig. Ich weiß nicht, ob es euch so ging. Also mir ging es immer so, ich wollte kein bürgerliches Leben leben. Immer gesagt, nein, bitte nicht, kein bürgerliches Leben, wo du vorprogrammieren kannst, 20, 30, 40 Jahre vorher. Sondern es gibt ein anderes Leben und dieses Leben ist abenteuerlich und es ist spannend. Und dieses Leben hat Gott für uns. Gott hat uns nicht auf diesen Planeten gesetzt, um ein langweiliges, bürgerliches Leben zu leben, sondern ein Abenteuerleben. Es ist doch diese Stelle, ne? Welche Stelle ist das? Römer 8, 12. Genau. Sondern nicht ein grabbewachendes oder ein grabbewahrendes Leben leben wir, sondern ein Leben, das voller Abenteuer ist. Und es kann nur voller Abenteuer sein, wenn es übernatürlich ist. Wenn wir da reinsteigen und es ist der ganze Abend geht darum, wirklich abzuspringen und wirklich zu sagen, Herr, ich vergesse diese alten Wege und du hast neue Wege und ich mache mich einfach auf. Weißt du, da müssen wir gar keine Angst haben, Hilfe, sondern das entspricht ja unserer Natur. Unsere Natur will das ja. Wir sehnen uns ja danach. Wir wollen ja nicht dieses rein natürliche Leben, weil da passiert nichts. Aber in dem Moment, in dem wir abspringen, uns in diese Rakete setzen und anerkennen, ich bin durch und durch übernatürlich, weil mein Meister, der in mir lebt, ist durch und durch übernatürlich. Jesus hat keinen Tag erlebt, der nicht übernatürlich war. Er hat jeden Tag übernatürliche Sachen erlebt. Halleluja. Und lasst uns das erwarten, dass wir morgens aufstehen und sagen, danke Herr, das ist ein übernatürlicher Tag. Und womit auch immer ich konfrontiert sein werde, das heißt ja nicht, dass da nicht gewisse Herausforderungen vielleicht auf einen Herr zukommen, sondern ich werde sie nicht im Fleisch und nicht im Natürlichen lösen, sondern ich danke dir, du bist der Problemlöser, du bist der, der allen Herausforderungen perfekt begegnet. Halleluja, Jesus ist ständig mit Problemen konfrontiert worden. Dann ein Besessener, ein Blinder, was auch immer. Vollkommen unmöglich im Natürlichen. Wie willst du einen Blinden im Natürlichen heilen? Geht nicht. Er war ständig herausgefordert mit absolut unmöglichen Situationen. Also ärgere dich nicht. Oh, schon wieder eine unmögliche Situation. Herr! Dabei hast du gesagt, ja, ich möchte leben wie du. Hast du den Salat? Wie der Meister, so die Söhne. Also, bevor du dich das nächste Mal ärgerst, dass wieder irgendwas unscheinbar Unmögliches passiert, sagst du, danke Herr. Danke Herr für diese scheinbar unmögliche Situation. Halleluja, die da auf mich zukommt. Ein Kranker begegnet dir, wo auch immer. Was auch immer, am Arbeitsplatz unmögliche Situation. Sag, danke Herr. Danke Herr. Ich weiß nicht, wie es geht, aber du weißt es. Und wir tun, was wir den Vater tun sehen. Dann halten wir inne und sagen, Herr, was tust du eigentlich? Halleluja. Und dann sehen wir, er legt die Hände auf oder er spricht oder was auch immer. Ja, wir müssen es nicht immer im Geist sehen, sondern wir spüren einfach wie eine Unction, eine Salbe, ein Go. Vorhin hatten wir es auch von Go, ja. Das und das zu tun. Und das ist schon das Reden Gottes. Ja, wir brauchen keine Schriften am Himmel. Auch mal schön natürlich, aber also ich bin jetzt nicht dagegen oder so. Gerne, Herr, mehr. Aber wir haben die stärkste Person des ganzen Universums in unserem Innern und das ist der Heilige Geist. Hast du den Heiligen Geist in dir? Der Stärkste, der Mächtigste und er redet und er gibt Eindrücke und er leitet dich und er führt dich. Und zwar jede Minute und jede Sekunde deines Tages, du bist nicht allein. Halleluja, auch wenn du beim Aldi bist und hier, Halleluja, und möchtest jemandem von Jesus erzählen und spürst einfach die Salbung, zu jemandem hinzugehen. Halleluja, nicht wir sind die Redenden, sondern er ist der Redende und er spricht durch uns, egal ob du das vorher weißt. Ja, wir sind und nimm das auch wirklich, ja, ich bin immer vorbereitet. Ich bin immer vorbereitet. Wir stehen morgens auf und sagen, Herr, danke, ich bin vorbereitet. Natürlich, wir lesen das Wort, wir beten. Wir sind vorbereitet, aber wenn du nur eine Viertelstunde Zeit hattest, nimm das im Glauben, ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet für diesen Tag, ich laufe nicht in irgendwas hinein. Bet am besten noch in Sprachen, sehr gut, weil das bereitet alles. Das bereitet die Wege. Du kannst im Auto auch noch zur Arbeit. Einfach raschalabaragialamassando. Und wir bereiten die Wege, indem wir, Halleluja, im Geist gehen. Beten in Sprachen ist ganz stark. Das Leben im Übernatürlichen zu befeuern. Halleluja. Gott hat uns eine Sprache gegeben und die ist übernatürlich. Danke, Herr. Und die versteht Gott. Und die versteht unser Geist. Unser Verstand versteht sie nicht, aber unser Geist versteht sie. Neulich, als wir in Rumänien waren, kommt einer auf mich zu und sagt, ich stand neben dir und ich bin Roma. Und du hast Roma gesprochen. Fand ich auch interessant. Weiß ich, ob nur da oder so. Also du weißt gar nicht, welche Sprachen du sprichst. Und Menschen werden gesegnet, weil du in Sprachen betest. Halleluja. Beim Einkaufen, egal wo. Wir lassen den Übernatürlichen heraus. Wir lassen ihn hervorkommen. Und dann kommen diese Lösungen oder am Arbeitsplatz. Dann kommen diese Lösungen, diese übernatürlichen Lösungen, die alle im Geist zu Hause sind. Und wir sind ja Geist und wir haben direkten Zugang die ganze Zeit zum Geist, zu diesem Potenzial, zu diesen Silos. Weißt du, es sind richtige Silos von Möglichkeiten, von Lösungen, zu denen wir Zugang haben. Halleluja. Und die sind voll. Die werden auch nicht weniger, weil Gott nicht ein Gott ist, der Abnahme ist, sondern Gott ist sogar ein Gott der Zunahme. Halleluja. Es gibt ja immer mehr Universen. Ne? Also Gott kreiert ständig neu. Halleluja. Und wir haben diesen, du hast diesen, wir haben diesen Kreator in uns, der ständig neue Wege geht. Halleluja. Ich hatte doch dieses Wort Wunderwege. Halleluja, streck dich mal aus und sag, Herr, wenn du bereit bist, ich nehme die Wunderwege. Danke, dass du mich Wunderwege führst. Halleluja. Nicht eingefahrene Wege, sondern danke für Wunderwege. Wege, die ich noch nicht gegangen bin. Herr, ich danke dir für Wunderwege, aber die du mich führst aus dem Übernatürlichen. Und ich danke dir, dass Mächtiges hervorkommt und Wunder die Folge sind, wo immer ich bin. Und dass ich immer mehr so lebe wie mein Herr und Gott, Jesus Christus. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben, zum Schluss. Ich wollte auch Astronaut werden. Aber wirklich, das war sehr ernsthaft bei mir. Mein Traum war immer als Jugendlicher, der erste Mensch auf dem Mars zu sein. Das war mein Traum. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann bekam ich meine erste Brille und dann hat man mir damals gesagt, wenn du eine Brille hast, dann kannst du nicht mehr Astronaut werden. Ja, habe ich mir vorgestellt, dass bis dahin was erfunden wird, dass man trotz Brille auch Astronaut werden kann. Ich glaube, inzwischen ist es nicht mehr so streng. Halleluja. Ich hatte immer dieses Wort im Geist einfach und ich glaube, das fasst es auch ein Stück weit zusammen, was wir heute Abend auch schon erlebt haben. In 1. Korinther 2, Vers 14, wo es heißt, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und Vers 12 heißt es, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also du hast immer die Möglichkeit, auf zwei Ebenen zu leben. Du hast immer die Möglichkeit, dich zwischen zwei Ebenen zu entscheiden, jedenfalls als Christ. Als Nicht-Christ hast du wenig Entscheidungsmöglichkeit, weil du geistlich tot bist. Menschen, die geistlich tot sind, können nicht auf der Ebene des Geistes wirklich leben, weil sie ja geistlich tot sind. Das heißt, sie haben nicht wirklich die Entscheidung, auf welcher Ebene sie leben wollen, aber wir als Christen, Kinder, ihr seid aus Gott. Wir sind geboren aus Gott und damit aus dem Geist. Wir sind geboren aus einer anderen Ebene und damit haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, auf welcher Ebene wir leben wollen. Amen. Wenn du hier liest, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, dann kann man hier genauso übersetzen, das siehst du in der Fußnote von der Elberfelder, kannst du auch übersetzen, ein seelischer Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Das heißt, du hast als Christ tatsächlich immer noch die Möglichkeit, als seelischer Mensch zu leben, gemäß dem Natürlichen zu leben, gemäß dem Denken der Welt, gemäß dem Fühlen der Welt, gemäß dem Wollen der Welt, gemäß dem Wollen deines Körpers, gemäß dem Wollen deiner fünf Sinne, einfach deines natürlichen Menschen. Du hast die Möglichkeit, aber auf dieser Ebene wirst du Gott nicht begegnen. Amen. Weil Gott ist Geist. Jesus hat schon gesagt, Gott ist Geist. Die ihm anbeten wollen, also die ihm begegnen wollen letztendlich, müssen das im Geist und in der Wahrheit tun. Das heißt, sie müssen auf diese Ebene kommen. Deswegen sagt Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und es scheidet durch zwischen was? Seele und Geist. Das heißt, diese zwei Ebenen müssen geschieden werden bei uns. Auf welcher Ebene lebst du als Christ, entscheidet darüber, ob Gott in deinem Leben wirken kann oder ob er nicht wirken kann. Tatsächlich sagt Paulus ganz klar, der natürliche Mensch, der seelische Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Das heißt, hier steht nicht mal, der natürliche Christ oder der seelische Christ nimmt nur ein bisschen was an von dem, was aus Gott ist. Nein, er nimmt nicht mal ein bisschen was an, sondern er kann gar nichts annehmen. Auf der seelischen Ebene kannst du Gott nicht verstehen, kannst du Gott nicht leben, kannst du Gott nicht begegnen. Gemäß deinen Gefühlen vom Natürlichen her zu leben, gemäß den Umständen, gemäß dem Sichtbaren zu leben, wird niemals Leben hervorbringen. Ja, Jesus hat gesagt, der Geist bringt Leben, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Zu nichts, hat er gesagt. Zu nichts Nutz. Das Fleisch ist ein Nichtsnutz. Sag mal zu deinem Fleisch, du Nichtsnutz. Zu nichts Nütze. Das heißt, Es öffnet dir keine Horizonte in Bezug auf das, was jetzt wirklich dein Leben ist. Weißt du, du hast ein neues Leben. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es ist vergangen, es ist gestorben. Weißt du, die alte Ebene, du bist eigentlich dieser alten Ebene und diesem alten Leben gestorben. Du musst dich nur immer wieder neu entscheiden zu sagen, hey, da bin ich zu Hause, im Geist bin ich zu Hause, was weiß ich, in der Rakete oder wo auch immer, auf jeden Fall einfach auf dieser höheren Ebene. Bin in dieser höheren Umlaufbahn. Es gibt ja auch Umlaufbahnen, bei Satelliten zum Beispiel oder auch Raketen können um die Erde umlaufen, in niedrigeren Umlaufbahnen oder in höheren Umlaufbahnen. Weißt du, die Umlaufbahn des Geistes ist die höchste Umlaufbahn, die ist so hoch, dass es tatsächlich keine Verbindung gibt zwischen dem geistlichen Leben und dem seelischen Leben. Im Sinne von, das eine versperrt den Zugang zu dem anderen. Das Seelische versperrt den Zugang zum Geistlichen. Also, und deswegen, und das ist so wichtig, also das ist so Mangelware im Leib Christi. Die wenigsten Christen sind wirklich gelehrt, was es heißt, im Geist zu leben. Dabei hat Paulus ganz klar gesagt, Galater 5,16, wandelt im Geist. Also offensichtlich war Paulus das auch bewusst, dass man die Christen immer wieder ermuntern muss, im Geist zu wandeln. Ja? Es war ihm offensichtlich bewusst. Also er hätte es ja nicht gesagt, wenn alles sowieso paletti gewesen wäre. Wenn die Galater alle schon völlig im Geist gewandelt hätten, dann hätte er sicher nicht gesagt, wandelt im Geist, sondern hätte er gesagt, toll, wie er im Geist wandelt. Nein, er hat sie ermuntert und hat gesagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ja? Und ein paar Verse weiter unten sagt er, wenn wir durch den Geist leben schon, also wenn wir nun jetzt von neuem geboren sind, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Das heißt, lasst uns auf diese höhere Ebene kommen. Lasst uns auf diese andere Ebene kommen. Diese Ebene, die der Welt entgegengesetzt ist. Und weißt du, deswegen darf man sich nicht wundern, wenn die Welt manchmal die Ebene, auf der wir uns bewegen, nicht immer versteht. Oder deine eigene Seele es nicht immer so richtig versteht. Also hast du es schon mal erlebt, du hast, was weiß ich, total im Geist gelacht, zum Beispiel so wie heute Abend, einige hier, hast total im Geist gelacht und gleichzeitig deine Seele gesagt, warum lachst du eigentlich? Hast du sowas schon mal erlebt? Oder vielleicht hat seine Seele sogar gesagt, was machst du da, du hast doch nichts zu lachen. Aber verstehst du, in dem Moment macht der Heilige Geist dir deutlich, was diese andere Ebene ist. Verstehst du? Weil in der Welt hast du wenig Grund, zum Beispiel dich zu freuen. In der Welt hast du wenig Grund für die überfließende Freude. Aber Gott zeigt dir, hey, im Geist ist immer ein Grund, sich zu freuen. Und wenn es keinen Grund gibt, dann kannst du dich trotzdem freuen. Ja, weil Paulus hat gesagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Er hätte es ja nicht gesagt, wenn es nicht möglich wäre, aber gleichzeitig hat eben Paulus auch gesagt, wandelt im Geist. Weil diese immerwährende Freude ist eben nur auf dieser Ebene des Geistes zu Hause. Und du musst dich entscheiden und ich muss mich entscheiden und wir müssen uns immer wieder entscheiden und die Gemeinde Jesu muss sich immer wieder entscheiden. Weißt du, wir als Gemeinde müssen uns immer wieder entscheiden, wollen wir auf der Ebene des Geistes wandeln oder wollen wir auf der Ebene des Natürlichen wandeln? Und das beginnt nicht erst da, wo wir irgendwie sagen, ja, wollen wir Wunder oder wollen wir keine Wunder oder so. Ja, ich meine, da gibt es ja auch Diskussionen manchmal in manchen Gemeinden, verstehst du? Aber das ist ein ganz niedriges Level, sondern letztendlich geht es darum, einfach um die tägliche Entscheidung in deinem Leben, willst du gemäß dem wandeln, was deine Seele und dein Fleisch dir sagt, was aber eigentlich dem Wort Gottes widerspricht? Zum Beispiel Freudlosigkeit widerspricht immer dem Wort Gottes, Depression widerspricht immer dem Wort Gottes, Angst widerspricht immer dem Wort Gottes, Sorgen widersprechen immer dem Wort Gottes. Jesus hat sogar gesagt, wer sich sorgt, der ist heidnisch. Ja, das ist ziemlich klar, ja. Sorgen machen sich die Heiden. Also es ist absolut dem Wort Gottes entgegengesetzt. Ja? Aber ich meine, wie von euch wissen, auf dieser seelischen Ebene sind all diese Dinge zu Hause. Ja? Da sind die Ängste, da sind die Sorgen, da ist die Freudlosigkeit, da ist die Depression, da sind die Zweifel, da sind all diese Dinge. Aber wir sind für eine andere Ebene bestimmt. Die Rakete ist bereits gestartet. Halleluja, Amen. Vor 2000 Jahren hat Jesus die Rakete gezündet und hat gesagt, komm, spring auf. Und als du gesagt hast, ja, Jesus, sei du mein Herr und komm du in mein Leben, da bist du eingestiegen. Amen. Halleluja. Also spring nicht wieder ab. Halleluja. Amen, sondern entscheide dich, auf welcher Ebene willst du leben. Weißt du, das sind ganz kleine Dinge. Du kannst jetzt hier heute Abend zum Beispiel sitzen. Ich meine, vielleicht trete ich jetzt jemand auf die Zehen, ich weiß es nicht, aber eigentlich geht es darum, es dir bewusst zu machen. Weißt, vielleicht sitzt du heute Abend und am Anfang war es so, da hast du gedacht, oh meine Güte, es war heute ein langer Tag, ich fühle mich müde, ist ja klar, jetzt komme ich hier mal zur Ruhe, jetzt kommt die ganze Müdigkeit raus und so weiter. Oh, ich bin so müde und so weiter. Und dann sitzt du hier und alles, was dich dominiert, ist Müdigkeit. Das Gefühl der Müdigkeit. Und du kannst tatsächlich den ganzen Abend dann hier so sitzen und dich einfach müde fühlen. Der Punkt ist aber der, im Geist gibt es diese Müdigkeit nicht. Weil das Wort Gottes sagt zum Beispiel in Judas 24, sagt er stellt dich aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Amen. Halleluja. Das heißt nicht, er stellt dich in seine Herrlichkeit gebuckelt und müde und aus dem letzten Loch pfeifend. Sondern frisch und mit Jubel. Halleluja. Das heißt, du hast tatsächlich die Möglichkeit, diesen Geist der Müdigkeit zu entlarven in deiner Seele und in deinem Körper und zu sagen, okay, das mag so sein, Körper, ja, ich verstehe dich ja, ist ja klar und so weiter. Der Tag war lang, vielleicht hast du wenig geschlafen, was auch immer. Körper, ich verstehe dich ja, aber jetzt bin ich hier in der Gemeinschaft der Geschwister und jetzt sind wir hier im Geist und jetzt entscheide ich mich für eine andere Ebene. Amen. Und plötzlich merkst du, jetzt pass gut auf, plötzlich merkst du nämlich, diese andere Ebene ist real. Du kannst tatsächlich aussteigen. Diese Rakete hat tatsächlich genug Schubkraft. Du kannst aussteigen aus dem Geist dieser Welt. Also, und genau das Gleiche ist für jede andere Sache. Vielleicht war irgendwas, du bist gekommen und irgendwas hat dich noch festgehalten, irgendeine schlimme Nachricht, die du vielleicht heute bekommen hast, die dich traurig gemacht hat oder vielleicht sogar wirklich erschüttert hat oder was auch immer. Und weißt du, und ja, Gott versteht deine Seele, dass sie so tickt, aber weißt du, dann sagt er so, und jetzt bist du hier im Geist und jetzt will ich dir was Neues geben und jetzt will ich dich aufbauen. Also steig aus diesem Spirit und geh auf die andere Ebene. Weil da sage ich dir zum Beispiel, freu dich im Herrn alle Zeit. Und da hebt er dich raus. Und die Rakete hat genug Schubkraft. Also der Heilige Geist ist stark genug, das ist immer nur eine Entscheidung entfernt. Das ist das, was wir verstehen müssen. Manchmal sind es auch zwei Entscheidungen, ja, weil die erste muss noch ein bisschen bekräftigt werden. Aber letztendlich ist immer dieselbe Entscheidung, Seele oder Geist. Und entsprechend bist du drauf und entsprechend lebst du. Angst oder Glaube. Amen. Liebe oder Verletztheit und Ärger und Zorn. Das ist auch immer so auf dieser Ebene. Das ist auch diese andere Ebene, diese natürliche, diese menschliche Ebene. Da, ja, da hast du Zorn, da hast du Ärger, da bist du auf den sauer, auf jenen und das findest du nicht so. Und so weiter. Dann gibt es eine andere Ebene. Liebe, Halleluja. Liebe deine Feinde. Oh, sende Ströme der Liebe aus zu ihnen hin. Und du kannst es. Du kannst es, auf dieser Ebene ist es alles da. Auf dieser Ebene des Geistes ist alles da. Du musst dich nur entscheiden für diese Ebene. Du musst einfach nur erkennen, hey, das ist die Ebene, auf der ich zu Hause bin. Das ist mein Leben. Das andere ist gar nicht mein Leben. Das andere ist alles nur, ja, um es mit diesem Film zu sagen, das andere ist alles nur so eine Matrix, verstehst du? Das ist alles nur hier irgendwie hier so rum, verstehst du? Aber du bist oben und du schaust auf diese Matrix und sagst, okay, Matrix, Angst, Sorgen, Depression, keine Ahnung, aber Halleluja, ohne mich, genau, ohne mich. Ich bin woanders, Amen, Halleluja, bist du woanders heute Abend? Seid ihr woanders auch über Livestream heute Abend? Weißt du, ich sag dir, hier in diesem Raum ist genug Geist-Power, um dich nicht nur aus der Erdumlaufbahn hier herauszuschießen, sondern und nicht mal nur, um dich in eine andere Galaxie zu schießen, sondern hier ist genug geistliche Power, um dich in ein ganz anderes Universum zu schießen. Und dieses Universum ist das Universum des Himmels. und das Universum der Herrlichkeit Gottes und das Universum der Wunder Gottes und das Universum der grenzenlosen Möglichkeiten und das Universum der grenzenlosen Vision. Und da bist du zu Hause und da bist du drin. Halleluja. Amen. Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen zum Schluss zusammen und lass uns einmal wirklich dem Vater danken. Halleluja. Für diese andere Ebene und für diese andere Dimension. Danke, Jesus, dass du wirklich diese andere Ebene für uns geöffnet hast, Herr. Danke, dass du uns dazu bestimmt hast, Herr. Halleluja. Rausgeschossen zu sein aus dieser menschlichen, natürlichen Ebene, der Ebene des natürlichen Menschen und hochgeschossen zu sein, Herr, in der Ebene des Geistes, Herr. Da, wo Glauben ist, Herr. Da, wo Liebe ist, Herr. Da, wo Freude ist, Herr. Halleluja. Da, wo all das Gute ist, was du hast, Herr. Da, wo Frieden ist, Herr. Da, wo Sicherheit ist, Herr. Oh, da, wo einfach eine andere Sicht ist, eine höhere Sicht, Herr. Da, wo Wunder plötzlich nicht mal mehr unmöglich erscheinen, sondern sogar einfach normal erscheinen. Halleluja. Einfach, ja, fast gewöhnlich erscheinen, wo wir mit Wundern so fest rechnen wie nur irgendwas. Wo wir uns gar nicht mehr bewusst machen, oh, da braucht es ein Wunder, sondern wo wir einfach mit dem Übernatürlichen rechnen. Einfach damit rechnen, dass Gott eingreift, immer rechtzeitig, dass Gott die Wege ebnet, dass Gott uns Gunst gibt am Arbeitsplatz oder in finanziellen Dingen oder wo auch immer, dass er die Wege ebnet, wo wir damit rechnen, dass immer ein Weg gebahnt ist, wo wir damit rechnen, dass es immer vorangeht, dass es immer weitergeht, dass wir nicht zu stoppen sind. Halleluja! Jeder Ort, auf den unsere Füße treten, Gott hat ihn uns gegeben. Oh, komm, nimm mal ein bisschen den Ort ein. Halleluja. Nimm mal den Ort ein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Und jetzt streck mal deine Hände aus und streck sie mal hinein, nochmal wirklich ganz bewusst in diesen Raum des Geistes. Also da, wo es all diese Dinge, die vielleicht deine Seele noch behaftet haben, als du hierher kamst oder die dich manchmal noch behaften wollen im Lauf des Alltags, wo es alle diese Dinge gar nicht mehr gibt. Halleluja. Danke, Herr, da sind wir zu Hause, da gehen wir hinein. Danke, dass du uns deine Sicht gibst heute Abend, Herr. Die Sicht des Wortes. Wandel im Geist heißt wandeln gemäß der Realität des Wortes Gottes. Es ist nichts Spooky-mäßiges, Abgedrehtes oder Verrücktes, sondern es heißt einfach realistisch, wir wandeln gemäß dem Wort Gottes. Wir wandeln so, wie wenn das Wort Gottes die Wahrheit wäre. Und es ist die Wahrheit und es kehrt nicht leer zurück, Halleluja, sondern es bewirkt, was dir gefällt und es führt aus, wozu du es gesandt hast, Herr. Halleluja. Und dafür preisen wir dich, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass jeder Einzelne von uns wirklich als dieser mächtige Sohn und diese mächtige Tochter im Geist sich immer mehr erhebt. Also wir immer mehr lernen, wirklich auch unsere Seele in Zucht zu nehmen, unser Denken zu erneuern und immer mehr so zu denken, so zu fühlen und so zu wollen wie du, Vater, und wie du, Jesus. Halleluja. Eins mit dir, eins mit deinem Herzen, eins mit deinem Wort. Danke dafür. Halleluja. Sag einfach mal, danke, Jesus. Halleluja. Danke, dass ich in dir alles habe, was es braucht. Oh ja, genau. Sag ihm einfach mal selber danke. Einfach mit deinen Worten. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für deine Herrlichkeit. Dieselbe Herrlichkeit, die du vom Vater hattest, hast du mir gegeben. Danke, Jesus, dass ich dein Liebling sein darf. Halleluja. Genauso geliebt, wie Jesus geliebt war vom Vater. Oh, danke, Herr, für deine Herrlichkeit und deine Gnade, Herr. Wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich. Danke, Herr. Danke, dass wir im Sieg leben, Herr. Nicht in der Niederlage, Herr. Danke, Herr, dass wir in der Furchtlosigkeit leben. Nicht in der Furcht, Herr. Danke, Herr, dass wir im Vertrauen leben. Nicht in den Sorgen, Herr. Danke, Herr, dass wir in der Liebe leben, Herr. Und nicht im Ärger, Herr. Oder im Anstoß oder irgendwo sonst, Herr. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Sag mal, danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Halleluja.